zuerst damit angefangen, kann er nimmer damit aufhören. Oh, die Welt ist so bitter und der Himmel so fern. Oh, die Welt ist so bitter und der Himmel so fern. Was die bitten tun und beteln, glaubst ich dadert des Herrn? Oh, die Welt ist so bitter und der Himmel so fern. Und wenn's alle miteinander der hungern, friss ich doppelt so gern. Oh, die Welt ist so bitter und der Himmel so fern. Dass ich alle kaputt mach, glaubst es dadert mich Stern? Oh, die Welt ist so bitter und der Himmel so fern. Oh, die Welt ist so bitter und der Himmel so fern. Nur nicht foltern, ich bitte euch. Schmerzen halt ich nicht aus. Ich sag aus. Ich sag aus. Ich sag Schluss. Alt ist er halt. Also mir war er zu alt. Kommt drauf an, was er zahlt. Mir war er trotzdem zu alt. Wenn ich einmal in den Himmel komm, als ein Toter sollte man kriegen, was man im Leben nicht gekriegt hat. Ich kann's ziehen und biegen, aber das Tier kann ich nicht aufkriegen. Als ein Nackerte auf der Straße hat er mich angelernt lassen. Ich war wirklich schon fast kaputt mitsamt meiner Schnabelfut. Als ein Schenker, da darfst du blären, Bub. Schenkeln, dann kann er Sicht. Aber solange du deine geraden Augen hast, lass das Blären sein, du Wicht. Alles hat er wollen, nix hat er gekriegt. Wissen tat er daran Dreck. Der nasse Fleck da, das war er. Mit einem Fetzen wisch man weg. Also weißt, wenn einer irgendwo heut noch sagen tut, a Gattihosen, lass ich mir von meinem Vater sein Enkel anblasen. Oh Gott. Ich will vergessen, nur noch vergessen will ich. Ich bin ja schon ganz angefressen von der Erinnerung an mich. Alles, was ich noch nicht wissen tue, macht mich auch nicht wirklich heiß. Aber wenn ich das dann wissen tue, macht's mir keinen Spaß mehr. versteh'r schon wohl dat. Sag ich an jeden, der vor mir einmal, was er'n dann wollt dat, dass er dran verrecken wird, ganz gewiss. Oder wenigstens davor an Botzen schießt. Pfui Teufel, deine Witz haben nicht einmal einen Schlitz, wo die eng reinkrallen kund vor dein stinkerten Mund. Reden mit den Bläden, solltet man's oder solltet man's nicht? Versuch man's, aber nicht so lang, bis man rament selber deppert sind. Reiß das aus, deine Tutteln. Na das zu, dein Fut. Sing, der Krebs ist mein Herrgott und mein Herrgott ist gut. Resi, ich will jetzt scheißen. Wo stehst denn du noch rum? Willst mal leicht zuschauen? Geh, du Hoderlump! Komm! Es gibt eine Intelligenz, die was warm macht, tief drin. Und eine andere, die es kalt macht, bis man gar nichts mehr spüren. Es gibt Sachen, die passieren, fast an jeden und fast nur an. Und an jeden eigentlich beides. Schaut's nur mich einmal an. Seid's einig, hat's Kassen auf dem Anzeichen von uns Teufelsburm. Dann waren wir alle plötzlich auf der Straße Hitlerbuben und wir mir geschrien haben. Sag's her, sie sind ja fertig. Schau einer zwei Stunden schon zu. Bissl essen, zu viel trinken und rauchen in einer Tour. Sie haben recht, ich bin ein Doktor. Mich hat einer gern operieren. Mit einer neuen Art von Narkose. Wo soll es doppelt so stark spüren? Schau mal noch. Messias Mader, ob ich in meiner Bothosen drin mehr wird dein Papa oder wird dein Mama bin oder haben's die nie noch schauen lassen. Stütz es hin, schaut es an, wir's da stehen, der Herrn, dann legt's eure quer an und auf mein Zeichen sind's Leichen. Scheißen und im Kopf ist sofort ein neues Gedicht da. Kommt man da nicht sagen, ein Gedicht scheißen? Wenn's ein geschissenes Gedicht ist, ja. sind wir noch nicht alle weg. Alle sind wir schließlich da nicht weg. Aber alle sind wir da nicht mehr. Voriges Jahr waren wir auch vor mit fast keine Haare gehe ich rum, als wir ein Noah. Stoppe an jeden Friseur, ob's nicht ohne Scher auch möglich wär. Sie hat mich gern geschunden, ich hab nix daran gefunden. War's auch eine blöde Sau, hat's da ausgeschaut. Ihre Frau. Revue-Theater Casanova. Sie haben mir gefallen, junge Frau, wie sie ihre Tuteln umeinander hauen. Jetzt sitze ich da mit ihnen beim Champagner und darf in die Augen von einer Kuh schauen. So viel dich ist er mir nicht gestanden. Erst da bin ich da erschrocken. Bis man wieder einmal ausgezahlt. Ich glaube, ich höre alle Glocken. Sag, Vater, was meinst du, wenn du sagst, du Krawat? Hat der Vater gesagt, Mistbuhr. Jetzt bist aber Start. So kmeckst net Wichsen. Na, ich möcht a Bixen. Was glaubst, wo kriegst denn die her? Oh Gott, wenn ich nur ein Mädel war, oh Gott, wenn ich nur ein Mädel war. Sag, Resi, was ist denn heute zum Mittag, wenn da keiner kocht? Fasten wäre ich. Siehst du das? Das ist das Schicksal der Christenheit. Sagt sie sich hinter mir, so ein Tropfen herfliehen. Bodenroffen auf Grießen, der will mich grieren. Und die Schneiderten zwingt und der Bestige gestaunt. Schon hin, ich sagat Gott sei Dank. Sagt's, riecht's da nicht geschissen? Hat da einer einen zerbröselt? Den Vater hat's zerrissen. Ah, das wollte ich nur wissen. Soll ich sagen, was ich will, oder soll ich sagen, was ich weiß? Was ich weiß, ist nicht viel. Und was ich will, macht mir keinen Spaß. Sagen Sie, wollen Sie aus mir leicht einen Erschossenen machen? Ah, nicht. Deswegen, was halten Sie dann vor meinen Nasen gekrochen. Es wird immer weniger und weniger, so wärmer heut, immer ärmer. Es wird immer weniger, immer nur weniger, bis wir gar nichts mehr haben, dann sterben wir. There is hardly anything I know for sure, neither of the future nor of the past. Nor should I know what to ask if the person answering was you. Vielleicht hätte man der Sowjetunion da ein bisschen früher helfen sollen. Dass uns alle miteinander nicht so furchtbar hingestrahlt hätte. Weißt, Fritzl, dein Leben ist ein paar Nummern kleiner, als was du heute so schreiben tust. Wegen meiner. Wanderers Nachtlied. Weißt, ich red heut so gern. Drum red ich so viel. Es kommt drauf an, mit wem. Aber wart, bald bin ich still. Weißt du, Zaratz zu einem Wasser und stessert dort eine. Wann mir das passiert, dass mir ein Madl plötzlich schwanger wird. Weißt du, wie's um die steht. Na, ich sag das nicht. Bin ja nicht der Überbringer von die allerschlimmsten Dinger. Bin ja nicht der Überbringer von die allerschlimmsten Dinger. Keine Socken hätten, hätten wir alle leicht zum lieben Gott anbeten. Er möchte jeden ein paar Socken schenken. Sie ist nicht zum Ausdenken. Wenn einer mit 30 anfängt bei null, dann ist schon eine Frage, wie er weiterkommen soll. War ich nicht auf der Welt. Und es wisst jo, wer nicht da war, der hat nie jemand gefällt. Wenn die Frau nicht a Frau war und der Mann nicht ein Mann, waren wir alle miteinander vielleicht viel besser dran. Wenn ich die nicht in der Nähe hätte, oder gängert mir was an. Aber wenn ich dich in der Nähe hab, wissen die nicht, was das war. Wenn ich jetzt heimkomm nach langer Reise, was find ich dann vor? Träg ich ein Töller, träg ich ein Glas und von der Nacht mal keine Spur. Bleiben werden. Wenn ich wird, wie ich sein wollte, war ich weniger gern hin, als ich war, wenn ich das bleibe, was ich tatsächlich bin. Wenn ich die Speisekarten nur sehe, nachher hab ich schon gefressen. Ich geh jetzt scheißen. Ihr alle seid eingeladen zum Essen. Wenn ich im Buchberg Niederösterreich Avormar war, wissert ihr nicht, ob ich nicht in Buchberg Niederösterreich Avormar war? Weil ich nämlich gar keine Gesellschaft hätte. Wahnsinn! Buchberg Niederösterreich leicht nicht einen zweiten Warmann geben dir. Wenn ich gekommen war, wie es dich gefreut hätte, war ich nicht fertig geworden mit der Arbeit. Jetzt, wo ich fertig bin mit der Arbeit, spürst du auf beleidigt. Der Musikant. Wenn's das wirklich kennen, sollen's mir halt da rennen. Und mich dann zerstampfen, mitsamt meiner Kämpfen. Warum soll's denn nicht so sein? Es ist halt, wie es ist. Und der Welt kennt's ja noch bleiben so. That was 20 years ago. Wer weiß, vielleicht übermorgen sind das meine Sorgen. Aber heut bei so viel Leid denk ich nicht einmal an morgen. Ja, heut bei so viel Leid denk ich nicht einmal an morgen. Sie hörten Die Kunst des Erzählens, Ernst Jandl, Stanzen. Musik Erich Meixner. Produktion Südwestfunk 1992-93.